Abschnitt 32 aus der Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung mit diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Viktor Boelting. Das gute Ruhekissen. Wie nun der alte Dr. Dizurizi so weit war, dass es langsam an Sterben ging, da raffte er sich noch einmal auf aus seinem Lehnstuhl und kroch zum Bücherspinde hin. Dort standen dicht und bunt in Reihen die Bücher, die er lieb gehabt hatte, und die Bücher, die er gebraucht hatte für die Tätigkeiten des Lebens. Weiße Bände in Schweinsleder, in Franzbänden die Schriften der Römer, alte mantuanische Schieferspiele, die er einmal gesammelt hatte, der Homer. Dazwischen Wörterbücher, zerlesene Reklamhefte, Baedekers vor der Reifezeit. Ein ganzes Leben, wie man es so lebt, heute so, morgen so, ohne Ordnung. Der alte Dr. Dizurizi sah sich diese Bücher noch einmal an, in der Stille, und seufzte. Dann rief er seine Wirtschafterin, die Marie, und wie sie gekommen war, nahm er ein Buch aus dem Spind und zeigte es ihr. Es war die Odyssee des griechischen Dichters Homer in einer einfachen Schulausgabe. »Liebe Marie«, sagte der alte Dr. Dizurizi, »wenn ich nun in 3 Tagen gestorben sein werde, dann müssen Sie mir einen Dienst tun. Sie werden mir dieses Buch hier unter den Kopf legen und es mir so mit ins Grab geben. Ich glaube, dass ich die lange Nacht ruhig durchschlafen werde, wenn ich dieses Buch als Kopfkissen habe. Geben Sie mir die Hand darauf und vergessen Sie es nicht.« Die Wirtschafterin gab ihm die Hand darauf und weinte sehr und sagte, »so weit sei es noch gar nicht und vom Sterben keine Rede. Der alte Rat Heidebrink, der unten im 2. Stock, sei noch viel kränker gewesen und habe sich doch auch noch einmal herausgerappelt.« 3 Tage später starb der alte Dr. Dizurizi wirklich, und als er sauber auf sein Lager gebettet war, erinnerte sich die Wirtschafterin Marie an ihr Versprechen und ging, das Buch zu holen, ohne dass ihr Herr nicht ruhig schlafen könnte. Aber sie vergriff sich und nahm nicht die Odyssee, sondern die daneben stehende 2. Auflage von Brauchitschs Ausgabe des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes. Die holte sie hervor und steckte sie ihrem Herrn unter den Kopf als Ruhekissen. Die Freunde kamen, um von dem Toten Abschied zu nehmen. Da sahen sie, dass sein Kopf auf einem Buche ruhte, und bückten sich, um zu sehen, was das für ein Buch sein möge. Und als sie sahen, dass es die 2. Auflage von Brauchitschs Gewerbeunfallversicherungsgesetz war, da erstaunten sie auf das Äußerste und stellten die Wirtschafterin Marie zur Rede wegen dieses Unfugs. Die aber wehrte sich heftig und rief, sie werde an das Buch nicht rühren lassen, und niemand dürfte es wegnehmen, denn ihr Herr habe es so gewollt, um ruhig schlafen zu können. Da wunderten sich die Freunde noch mehr und kamen überein, dass solche einsamen Junggesellen die merkwürdigsten Einfälle und Gedanken haben könnten. So wurde der alte Dr. Dizurizi nicht mit der Odyssee begraben, auf der er ausruhen und von dem ewigen Meeressingen träumen wollte, sondern mit der 2. Auflage von Brauchitschs Gewerbeunfallversicherungsgesetz. Es ist aber anzunehmen, dass er auch so ganz ruhig und ohne irgendwelche Beschwerden seinen guten Schlaf gefunden hat. Ende von Abschnitt 32, lesen von Jassides Roslau, Juli 2024.